Olympischen Spiele rechne ich wieder zu einer der ganz großen Schicksalsfügungen, an denen die Geschichte unserer Bewegung und des neuen Deutschlands so reich ist. Sie waren Anlass und Vorwand vor allem für eine große Zahl von Ausländern in Deutschland zu weilen, denn sie konnten mit der Motivierung, zur großen Veranstaltung im Zeichen der fünf Ringe zu reisen, eine Fahrt nach Deutschland machen, ohne sich in ihrer Heimat der Sympathie für das Nazireich verdächtig zu machen. Die Eintrittskarte zum großen Berliner Stadion war gewissermaßen für die heimische Judenpresse der Gäste der Genehmigungsausweis. Nun, wo sie einmal in Deutschland sind, kann ihnen nicht verwehrt werden, sich etwas mehr in diesem Land umzusehen. Für uns ist es kaum abzuschätzen, was so gesehen die Olympischen Spiele bedeuten. Und dass die Olympischen Spiele überhaupt nach Deutschland kamen, weiter, dass sie zu diesem Zeitpunkt nach Deutschland kamen, sind so glückliche Fügungen, dass wir es nicht besser hätten einrichten können, wenn wir selbst das Schicksal zu beeinflussen gehabt hätten. Niemals wären die Olympischen Spiele nach Deutschland gelegt worden, wenn die Abstimmung über ihren Ort stattgefunden hätte, nachdem wir an der Macht waren. Ebenso bedeutungsvoll war aber, dass der Zeitpunkt der Spiele nicht kurz nach der Machtübernahme lag. Denn mitten in der Zeit des Umbruchs in Deutschland, der auf die nationalsozialistische Revolution folgte, wäre kaum ein Mensch aus dem Ausland zu uns gekommen. Und bei denjenigen, die möglicherweise dennoch kamen, wäre wohl gerade keine überwältigende positive propagandistische Wirkung erzielt worden. Und wir hätten ja auch niemals mit einem Reichssportfeld wie dem jetzigen aufwarten können, einem Sportforum, das dem nationalsozialistischen Gestaltungs- und Kulturwillen Ausdruck verleiht, weil uns einfach die Zeit gefehlt hätte, es zu bauen. Die Zeit hätte außerdem gefehlt, unsere Mannschaft so vorzubereiten und durchzutrainieren, wie geschehen. Wir hätten nicht den eindrucksvollen Sieg erzielt, der uns auch auf sportlichem Gebiet den Respekt der Welt sichert. Wir haben allen Grund der Vorsehung, dankbar zu sein.